Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 42, erster Teil. Kenans Gesang von den 10 Säulen. 28. September 1840. Und als der Seth eine solche kurze, liebarme Bemerkung ausgesprochen hatte, seht, da kamen diesen dreien noch der Kenan, Mahalalil und Jared entgegen und grüßten sie in aller Liebe und dankten mir für die Gnade des Wiedersehens. Und seht, segnete sie alle in meinem Namen, damit sie reden konnten und durften im Angesichte meiner Liebe und im Angesichte Seths, des zweiten Stammvaters, der hochgesegneten Linie nach Adam, welche endlich ich selbst in der großen Zeit der Zeiten körperlich beschloss. Und als die drei den Segen empfangen hatten, da öffnete zuerst der Kenan den Mund und sprach: Liebe Väter und Kinder, höret und vernehmet wohl meine Rede, denn ich will sie euch so getreu, als ich sie empfangen habe, durch nächtliches Gesicht wiedergeben. Und dieses Gesicht stellte 10 Säulen vor, und diese Säulen ragten über ein großes Gewässer, das oft gewaltig an die Säulen schlug. Und da stand auf der ersten Säule Adam und sprach zu den Fluten: Höret, Kinder, Gott, der Herr Zebaoth, der mächtige, große, heilige Vater aller von mir gezeugten Kinder, ist ein einziger Gott. Wie er mich auch gemacht hat zum einzigen Menschen der Erde, so ist er von Ewigkeiten her ein einziger Gott. Und es gibt außer ihm keinen Gott mehr, denn es ist die Unendlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit ganz erfüllt von seiner Ehre, Heile, Liebe und Heiligkeit. Daher glaubet, ihr Fluten, dass der Herr ist ein einziger, einiger, großer, ewiger, allmächtiger, heiliger, gerechter, höchstweiser, liebevollster, gnadenreicher, barmherziger, überaus guter und über alles erhabener Gott und darum unser aller Vater. Daher seid ruhig, ihr munteren Wogen, und kläret euch, damit das Licht dieses einzigen Gottes euch durchleuchten möge bis in den Grund eures Lebens. Amen. Und sehet, da wurden ruhig die Wogen und die Säulen Adams, und es fiel ein gar gewaltiges Licht von der Höhe Gottes auf die glatte Spiegelfläche der Wässer. Da erglänzte die Fläche gleich einer Sonne, und aus dem Grunde der Gewässer kam ein einstimmiger Lobgesang, entwand sich gleich einer lichten Wolke den Gewässern und stieg heller und heller strahlend hinauf zu den ewigen, heiligen Höhen des allmächtigen Vaters, der da ist, der einzige, einige Gott. Und höret weiter, ihr lieben Väter und Kinder, was ich gesehen im nächtlichen Schauen, zwar nicht mit den Augen des Leibes, mit geistigen Augen hab solches entzückt ich gesehen. Nicht weit von der Säule des Adam stand eine fast gleiche erhaben. Die munteren Wogen getrauten sich kaum zu erheben, die blitzenden Häupter empor zur erhabenen Säule und kreisten im sanften Geschaukel voll Ehrfurcht um diese erhabene Säule herum, so als wollte sie sagen: Sieh, sterblicher Mensch, sieh den Namen des Höchsten, der heilig und liebevoll Jehova heißt. Nie soll dieser Name von verfrevelnden Zungen ganz eitel genannt je werden. Der Name des heiligen Vaters ist heilig, wohl heilig, höchst heilig. O Menschen, o Kinder, so riefen die kreisenden Wogen, bedenkt, o bedenkt, wem der Name ist eigen. Da denket in euren Herzen, dass Gott, ja ein Gott es ist, dem dieser Name ist eigen. Und seht, als vom kreisend sanft schaukelnden Wogengetümmel ich solches hab staunend vernommen, konnt ich erst erheben, ganz furchtsam zur Höhe der Säule des Geistes, hochstaunend sehe und sah, oh, ich kann's nicht beschreiben, wie heiß und doch wonnig mir da um das Herz geworden. Ich sah auf der glänzenden Höhe der Säule ganz ernsten Antlitzes dich, teurer Vater, dich, seht, sah ich stehen. Und du sprachst zu den sanft kreisenden Wogen, was eben zuvor ich geredet, da solches von ihnen ganz getreu hab vernommen und war da im Glauben und Hören, als hätt ich's vernommen von allen den kreisenden Wogen, was du nur geredet da hast, auf der heiligen Höhe zu den die heilige Säule im sanften Geschaukel umfluteten Wogen. Und wie ich geredet, so hab ich's gesehen. Und höret nun ferner, ihr lieblichen Väter, und so auch ihr alle Zeit uns folgsamen Kinder. So sah ich denn ferner unweit von der Säule der Seet, ganz umflutet von leuchteten Wogen, die dritte der Säulen, die stand, wie vom rötlichen Lichte umflossen, erhabener denn alle die anderen, und alle die Wogen, die rascher und rascher um andere Säulen sich trieben, die standen hier stille und dampften aus ihren sanft bebenden Furchen dem Herrn und ewigen heiligen Vater von Ehrfurcht und Liebe durchdrungen, ein feuriges Loblied entgegen. Ich wollte nachspähen, wohin die so feurigen Dämpfe den Weg möchten nehmen, und seht, meine Augen, geblendet beinahe vom Glanze erhabener Gesänge, die so da entdampften der Ruhe der reinen Gewässer, erblickten in heiliger Höhe der dritten der Säulen, von blitzenden Wolken umzogen, den dritten von euch liebenden Vätern, und dieser war Enos. Ja, du, Vater Enos, du standst auf der dritten der Säulen und sprachst in gar feurigen Worten zu den stillhorchenden Wogen. O höret, ihr alle Gewässer der Erde, vernehmet die Worte der Höhe und horchet den Tönen der heiligen Rede. Ihr könntet da fluten und wogen 6 Tage und Nächte in fröhlichen Reihen, doch wenn da der 7. Tag ist gekommen, gesegnet von heiliger Ruhe, der Sabbat des Herrn, ein heiliger Tag, hört, den sollt auch ihr allzeit feiern, zum schuldigsten Lobe und Preise des heiligen Vaters. Denn das ist der ewigen Ordnung gemäß, dass da alles, was atmet lebendigen Odem aus Gott und im liebenden, denkenden Herzen empfindet die Liebe des ewigen, heiligen Vaters, das solle der Ruhe und Feier des heiligen Tages gedenken, denn dieses ist allzeit des heiligen Vaters hochheiliger Wille. 6 Tage kann arbeiten all das Gewässer, kann fluten und wogen in rauschenden Zügen, doch heilige Ruhe soll wehen am heiligen Sabbat, gleich feurigen Wolken zur Feier einladend, her über den schweigenden, horchenden Fluten. Und höret, ihr lieblichen Väter und folgsamen Kinder, was ich euch all hier hab gemeldet, getreu und genau, also hab ich's vernommen. Und höret geduldigen Willens noch ferner, geliebteste Väter, und ihr auch, uns liebende Kinder, was ich da noch ferner und weiter mit staunenden Augen des Geistes für Wunder der göttlichen Liebe und leuchtenden Gnade hab treulich gesehen. O Väter und Kinder, wie ihr mich da sehet und höret im bebenden Eifer, euch meine Geschichte und meine Gesichte erzählen, ja wahrlich, so stand ich denn dort im Gesichte als Vierter vom rötlichen Lichte umflossen. Auf einer ein wenig nur minder erhabenen Säule, die so wie die ersten drei leuchteten, umflutet von munteren, kreisenden Wogen nach allen erdenklichen Richtungen war. Voll des Staunens ob solcher so plötzlich erhabenden Stellung, die ich da den Vätern gleich hab eingenommen, bemerkte ich traurig, dass weiter und weiter der Säule entlang, den die Wogen stets finsterer und stürmischer wurden und hoben in brennenden Eifer, an zahllosen Stellen unstet ihre schäumenden Häupter gleich rauchenden Bergen hoch über die Säule, auf welcher ich stand, voll von Sorgen und Kummer, empor, so als wären sie Kinder, die ohne Gehorsam im Herzen sich böslich bemühen, die Säule des Vaters und so auch der Mutter zu stürzen und, selbe im Falle verhöhnend mit lästernden Zungen, zu treten mit stampfenden Füßen, an welchen da klebet in Massen des schwarzen Undankes ertötender Staub. Und als solches ich habe betrachtet, die zeitlang mit blutendem Herzen erhob sich auf einmal der Säule entströmend ein heftiger Sturm und tobte Orkanen gleich über die schäumenden Häupter der bergenden Wogen. Und seht, es währte der heftige Sturm der Säule entströmend nicht lange, als sich das Getümmel der tobenden Wogen, genötigt von strafender Macht der Orkane, zur segnenden Ruhe begab, so dass nur hie und da noch ein seltenes, leises Gemurmel der willig sich ebnenden Furchen der Fläche, so großen Gewässers zur völligen Ruhe, die leuchtenden Schichten dem göttlichen Munde entströmenden Hauches nicht unangenehm unterbrach. Und als völlig die mächtige Liebe des ewigen heiligen Vaters mit solchen erstaunlichen Mitteln die segnende Ruhe hat treulich bewirket, so fing meinem Munde alsbald ein gar köstlicher Ton zu entquellen an, und hört, dieser Ton klang wie heilige Worte entströmend dem liebenden Herzen des heiligen ewigen Vaters aus Höhen der Höhen des ewigen Lichtes, der Lichter unendlicher, leuchtender Sphären und groß sich in reichlichen leuchtenden Strömen gar weiten Laut über die endlose, horchende Fläche der großen Gewässer. Und wie ich vernommen, sagt treu ich den Sinn solcher göttlichen Stimme, gar herrlichen Klänge. Der Sinn aber sprach sich auf folgende Weise gar schön und gar wunderbar aus. Hört, sprach die heilige Stimme, ihr Stürmen, nur wollenden Fluten, Gehorsam und Liebe der Säule des Kenan seid schuldig, ihr bebenden Wogen, wollt lange, ihr feuchten die toten und festen Geklüfte der trauernden Erde. Doch wehe den Bergen sich wollenden, schäumenden Wogen, die da sich erheben, je über die leuchtende Säule des Kenan vermöchten. Zu klaffenden Bergen, so hoch sie auch immer erheben sich möchten, werd ich durch die ewige Kraft meines Zornes und brennenden Grimmes sie jählings erhärten und festen zur zeitlich sowohl als auch geistigen ewigen Qual in den brennenden Pfuhl meines ewigen Fluches. Doch den gar ruhig gehorchenden Fluten soll zeitlich und ewig das Wogen im Lichte der ewigen Liebe des heiligen Vaters der Väter, gesegneter, munterer, fröhlicher Fluten zuströmen den Meeren des ewigen Lebens aus meiner Erbarmung bald werden. Erhebet euch immer, denn über die heilige, leuchtende Säule des Kenan, so will es der ewige, heiliger Vater der Väter und Richter der tobenden Wogen der Meere des Lebens in endlosen Reihen und feurigen Strömen aus Gott. Seht, geliebteste Väter, und ihr auch, uns liebende Kinder, wie ich es erzählte, so treu und so wahr. Ja, gerade also hab ich's gesehen, mit innerer Sehe voll Wunder und höherem Walten der ewigen Liebe in Gott und aus Gott. Und so höret denn ferner, was ich all für Wunder der göttlichen Liebe im Geiste erstaunt hab gesehen, so klar und so deutlich, als stünden so seltene Dinge ganz leiblich, vor meinen hellschauenden offenen Augen des fleischlichen Leibes. Ich stand noch auf leuchtender Säule und blickte nun für der ein wenig zur fünften der Säulen und höret, wie staunte ich da, ob des neuen erstehenden Wunders der göttlichen Liebe des ewigen heiligen Vaters. Die Säule war düster vom Fuß bis zum Scheitel, und die sie in heftigen Stößen und flutenden Wogen, die schienen gleich glühenden Erzen, sich zornentbrannt zu vernichten. Da brauste und sauste der Tod durch die glühenden Tiefen der zornigen Wässer, und Woge auf Woge erstarrte, vom glühenden Grimme ergriffen. Ich sah in die Nächte der brausenden Tiefen des Todes, erblickte da Dinge, oh, höret, die Zunge des Menschen könnt eher erstarren, als wiederzugeben die Gräuel der Wütenden ganz von dem tötenden Zorne durchglühenden Wogen. Als solches ich, sattlich gesehen durch meine geöffneten Augen, des Geistes im Herzen der Seele des Fleisches, da hob ich beklommenen Herzens die Augen empor zu dem Scheitel der düsteren Säule und sah dort, o höret, dich, Jared, den Sohn meines Sohnes Mahalalels, erster gesegneten Liebe, um Liebe empor zu dem ewigen heiligen Vater, für die grimm entbrannten und untereinander sich stoßenden, würgenden, mordenden Wogen gar ernstlich flehen. Und als du, mein Jared, so flehtest, da stürzte auf einmal den weiten geöffneten Himmeln entlang eine reichliche Flut voll erbarmender Liebe hernieder auf die von den Gluten des tötenden Grimmes gefesteten, gischtenden Wogen. O höret, da brauste und sauste von Neuem die starrende Fläche des todvollen Meeres, da fingen von Neuem die hart in den Tod schon gefesteten Wogen sind wieder zu lösen in ihrer erbitternden Härte und flossen wie Brüder und Schwestern einander sanft flutend und wogend und furchend durchdringend und helfend zufrieden in die von der ewigen Liebe von Neuem durchwärmten Arme und Herzen. Die Fortsetzung folgt demnächst.